dich kaum aufgeben, mach keinen Sinn. Dein Antrieb ist unendlich, die Freude am Erfolg genommen. Du brauchst noch nicht mal Zuspruch. Du bist am Start. Du gehst bald an. Über alles, über jeden, über jede Hürde, nichts hält dich auf, nichts hält dich fest. Du schaffst es, wenn du es willst, und du willst es auch. Wird jede Zelle in dir. Mach nicht lapp, du schaffst es. Mach nicht lapp, du machst das. Mach nicht lapp, du schaffst es. Du schaffst es, du machst das. Mach nicht lapp, du schaffst es. Mach nicht lapp, du machst das. Mach nicht lapp, du schaffst das. Du machst das, du willst es. Auch wenn du jetzt größer bist, die Ziele werden nicht kleiner. Aber in dir steckt etwas, das fühlt sich wie Versagen an. Das kann man nicht mehr wegdenken, das lenkt dich jeden einzelnen Tag. Doch wenn du mal ganz laut reißt, dann ist es ganz schön leise. Mach nicht lapp, du schaffst es. Mach nicht lapp, du machst das. Mach nicht lapp, du schaffst es. Du schaffst es, du machst das. Mach nicht lapp, du schaffst es. Mach nicht lapp, du machst das. Mach nicht lapp, du schaffst das. Du machst das, du willst es. Hör einfach nicht drauf, hör nicht auf, sei bei dir und lass den Zuspruch zu. Von dir und mir und allen hier, denn du allein hält sich fest. Lässt dich zu, dass du derjenige bist, der den Weltrekord schafft. Der den Weltrekord schafft, der den Weltrekord schafft. Du bist am Start. Du gehst bald an. Über alles, über jeden, über jede Hürde, nichts hält dich auf, nichts hält dich fest. Du schaffst es, wenn du es willst, und du willst es auch. Wird jede Zelle in dir. Mach nicht lapp, du schaffst es. Mach nicht lapp, du machst das. Mach nicht lapp, du schaffst es. Du schaffst es, du machst das. Mach nicht lapp, du schaffst es. Mach nicht lapp, du machst das. Mach nicht lapp, du schaffst das. Du machst das, du willst es. Du bist am Start. Mach nicht lapp, du machst das. Mach nicht lapp, du schaffst es. Du schaffst es, du machst das. Mach nicht lapp, du schaffst es. Mach nicht lapp, du machst das. Mach nicht lapp, du schaffst das. Du machst das, du willst es. Mach nicht lapp, du schaffst es. Mach nicht lapp, du machst das.